Art, ist eigentlich auch wieder wie Firk, könnte man sagen. Übrigens auch noch witzig, denn in der Eröffnung haben wir eigentlich auch Ensembles, die oft Instrumente der gleichen Art als Instrumentation haben. Also vier E-Gitarren oder vier Streicher oder vier Orgeln. Gut, bei den Orgeln ist eine Rassel und bei Ignazius Stück für vier Rasseln ist eine E-Gitarre. Also wir nehmen das jetzt nicht ganz so ernst, aber das ist vielleicht auch so ein kleiner Faden, der sich da so durchs Festival manchmal zieht. Mhm. Nicht die ganze Zeit, aber doch auffällig. Wobei da mir ja jetzt, als ich das Programm jetzt gelesen habe, das diesjährige Programm, mir jetzt der Gedanke kam, dass im Gegensatz zu den letzten Festivals oder Club Katarakt Festivals, die Drone-Idee nicht mehr so ganz im Vordergrund steht. Ist das jetzt irgendwie so ein subjektiv falscher Eindruck oder? Na, ich denke, das ist ja auch das ist nicht so festgelegt. Also wir haben ja letztes Jahr dieses lange Cello-Stück, was Lamonte Young für Charles Curtis geschrieben hat, Just Charles and Cello in the Romantic Court, präsentiert. Und man könnte das auch als Drone-Stück bezeichnen, aber gleichzeitig hat es auch, fand ich jedenfalls, eigentlich nichts mit den Stücken zu tun, die von Lamonte Young vielleicht bekannter sind, also wo die Töne wirklich eher stehen und es um reine Stimmung oder so geht, sondern es hatte schon melodische Elemente, ganz stark. Ja. Genau. Und ja, vielleicht ist das auch mit dem Begriff des Drones. Ich denke, der Drone ist vielleicht auch nicht, beschreibt nicht so gut unsere wirklich Linie, das, was unsere Linie ist, sondern bei uns gibt es halt auch viele Stücke, die sich mit alternativen Stimmungen auseinandergesetzt haben oder halt, was ja ein Teil davon wäre, aber es ist halt keine alternative Stimmung, mit der Naturstimmung, mit der reinen Stimmung. Oder wie würdest du Elian Radic charakterisieren? Also eine Frau, die 70 Jahre lang elektronische Musik geschrieben hat und dann hat sie sich mit 70 plötzlich überreden lassen, ein Stück für, war das Charles das erste Stück? Was, ja, weiß ich gar nicht. Das erste akustische Stück. Ja, ja. Und dann hat sie irgendwann entschieden, sie schreibt jetzt nur noch für Instrumente. So. Also ja, aber was ich meine ist, ich glaube, dass der Drone... Also streng genommen, also wenn man Drone wirklich streng in der Bedeutung hernimmt, also es trifft das eben nicht zu auf uns dann. Also sowas wie Jan Radic ist eigentlich nicht Drone. Nee. So, ne? Und, obwohl es eben lange Klangflächen sind, die sich also sehr langsam verändern. So, aber eigentlich so, also für mich ist Drone auch immer so eben diese stark harmonische Komponente, das ist ja, bezeichnet ja ursprünglich einfach nur den Bordun, so den Grundton, über dem dann, also zum Beispiel in indischer Musik, dann die melodische Improvisation stattfindet. Ja, und oder, beim Dudelsack, die Pfeifen, die immer die gleichen Töne spielen, in, ne, die heißen Drones. Oder in der abendländischen Musik ist dann Orgelpunkt, ne? Also, genau. So, das. Okay, ja, klar. Naja, es gibt ja den Begriff Drone in vielerlei Musikszenen und da wird er ganz unterschiedlich verwendet. Also es gibt ja auch, was weiß ich, harsh oder heftige Elektronikmusik, die unter Drone-Metal, ne? Drone-Metal oder ich weiß nicht, was alles bezeichnet wird. Das ist natürlich ein Problem mit den Bezeichnungen und die Sprache ist eben auch nicht unbedingt geeignet, die Musik wirklich so verständlich rüberzubringen. Ja. Vielleicht noch über diesen Begriff alternative Stimmung. Es ist wahrscheinlich jetzt für Nichtmusikerinnen oder Musiker nicht unbedingt erschließend, was ist damit gemeint. Also gut, es gibt die temperierte Stimmung, also die auf dem Klavier eingestellt wird, wenn das Klavier gestimmt wird von dem Stimmer, wo annähernd sozusagen jeder Halbton gleich weit entfernt ist von dem anderen Halbton, also jeder chromatische Ton. Aber alternative Stimmung, was ist vielleicht kurz, was ist die Idee oder auch der Reiz, warum Komponisten oder Musiker sich damit, ja, da gibt's, was bezeichnet das überhaupt? Ja, also einmal im Prinzip ist es das, also kann man erstmal so sagen, ausschließend, also alles, was nicht die temperierte Stimmung ist. Okay. So. Ich würde sagen, da gibt es im Prinzip so zwei Strömungen. Also einmal einfach die Tonabstände noch kleiner zu machen. Also da gab es ja auch schon im frühen 20. Jahrhundert so Experimente mit Vierteltonmusik. Und zum Beispiel auch als Ergänzung dieses E-Gitarrenstück von Lois Fierck, da sind die E-Gitarren auch vierteltönig gestimmt. So. Also da geht es dann darum, ja, kleinere, engere Tonabstände, mehr Töne mehr Reibung, sage ich mal, wenn dann eng beieinander liegende Töne gespielt werden gleichzeitig. Dann eine andere Schiene ist halt irgendwie die Beschäftigung eben mit der reinen Stimmung, so also die so auf der Obertonreihe, auf den Gesetzmäßigkeiten der Obertonreihe aufbaut und dass man da einfach mehr akkordische Möglichkeiten hat, sage ich mal. Also dann, weil dann, also so in unserer temperierten Stimmung, da klingt eine große Terz immer gleich. So, egal ob du sie nun auf dem C spielst, C, E oder D, Fis, also der Intervallabstand ist immer gleich, aber in der reinen Stimmung gibt es zum Beispiel verschiedene große Terzen und wenn man sich da erstmal reingehört hat, erkennt man auch den Unterschied und so jemand wie Lamonte Young sagt auch, die haben dann auch unterschiedliche emotionale Aussagekraft, sage ich mal, ohne die jetzt genau zu definieren, das hört jeder Hörer dann anders, aber ja, also man hat auf eine gewisse Weise Leute, ich glaube Komponisten, die sich mit solchen Stimmungssystemen beschäftigen, ja, es geht eigentlich nur darum, größere Ausdrucksmöglichkeiten. Ich meine zum Beispiel das Trio Scordatura aus Amsterdam, das bei uns die letzten beiden Jahre zu Gast war, beschäftigt sich auch seit langer Zeit mit alternativen Stimmungen und was mir gerade nur durch den Sinn ging, die hatten ein ganz tolles Stück von Christopher Fox, einem britischen Komponisten. Ja. Mir fällt jetzt gerade nicht ein, wie es heißt. Blank. Blank, genau. Ja. Und da geht es eigentlich zunächst um eine Art große Sekunde, also ein kleines Intervall. Und diese Sekunde fängt irgendwann an zu schweben. Und das liegt an der Verstimmung. Und er beschreibt in einem Text eigentlich sehr schön, dass er das ausprobiert hat, auch mit dem Trio, wie fein die Verstimmung sein soll. Und er ist dann durch Zusammenarbeit darauf gekommen, dass ein syntonisches Komma, also ungefähr 22 sind, also sagen wir ungefähr ein Achtelton, dass das für das Stück etwas war, was er gesucht hat und dann auch benutzt hat. Also ich denke, das kann auch einfach, ein Experimentierfeld sein, ohne dass man sich jetzt gleich einem System für immer verschreiben muss oder in eine bestimmte Richtung geht, sondern es hat halt, glaube ich, auch, da gibt es noch viel zu tun, glaube ich. Also. Mir fällt da noch eine andere Sache ein, was wir auch schon präsentiert haben, nämlich Alvin Lucier. Da geht es dann jetzt gar nicht um Stimmungssysteme in dem Sinne, sondern aber einfach nur um den Effekt, den man bekommt, wenn Töne nah beieinander sind und oder ineinander übergehen, dass man dann auf einmal nämlich einen akustischen Effekt bekommt und der dann auch wieder räumlich erfahrbar ist. Und da sind wir wieder beim Raum. Wenn zwei Töne also sehr nah beieinander liegen, dann gibt es eine Schwebung. Also es wird wahrgenommen, als lauter und leise werden. Wollte gerade sagen, es ist schon relativ schnell. Und wenn der Raum passt dazu, dann kann man auch wirklich hören, also wenn das zwei Schallquellen sind, dass wie sich der Schall von links nach rechts oder von rechts nach links durch den Raum bewegt. Und ohne, dass da irgendwas sich tatsächlich bewegt auf der Bühne physikalisch, sondern und das hat dann wieder mit dem Raum zu tun auch und dann macht den Raum auf eine gewisse Weise erfahrbar. Wobei dann natürlich, ich meine, wir sprachen vorher schon über den Begriff experimentell, den man dann ja auch ein bisschen einschränken sollte. Also du hast es beschrieben, Trio Scordatura und sie hatten ausprobiert, was mit dem Komponisten, was sich da wann wie tut. Das sind ja dann schon auch Ergebnisse. Also das ist jetzt nicht nur ein Experiment und wir probieren mal und mal sehen, was sich tut, sondern es gibt dann Ergebnisse, die dann auch praktisch als Vorlage für eine Aufführung wiederverwendet werden. Also das ist auch nicht mehr nur im experimentellen Das stimmt, aber Tasten sozusagen. Aber es ist trotzdem, glaube ich, immer, wie Robert ja auch schon gesagt hat, es ist trotzdem immer auch davon abhängig, wo, in welchem Raum, mit welcher Saalhöhe, mit welcher Lautstärke, wie verteilt im Raum es präsentiert wird und vor allen Dingen, wo sitzen die Zuhörerinnen. Und all das, denke ich, hat dann schon, es geht uns, glaube ich, zu einem Teil bei dem Experimentellen natürlich um die Musik primär, aber es geht ja auch immer ein bisschen darum, wie präsentieren wir das. Und klar, das ist ein, vielleicht ein Streit, ich habe das nie so gesehen, aber das könnte man natürlich diskutieren, ist jetzt komponierte Musik grundsätzlich keine experimentelle? Ich würde sagen, doch ist sie, aber da kann man sich natürlich drüber, so ist unsere Idee. Ja, ich wollte, also mit dem Einwurf wollte ich auch nur so praktisch den Begriff des Experimentellen, wie er so im banalen Zusammenhängen verwendet wird, ein bisschen relativieren in dem Zusammenhang, wie er jetzt in der Musik verwendet wird. Das ist vielleicht eine unterschiedliche Geschichte und ich, gerade weil du ihn darauf hingewiesen hast, ich fand es ja auch für mich in einem gewissen Sinn nicht erstaunlich, aber vielleicht auch eine Besonderheit, die auch sich ergibt durch das, wie das Festival und von wem das organisiert ist, dass ihr eben dezidiert Proben in den Räumen machen könnt und euch da auch Zeit lasst, um die Akustik eben auch zu erfahren und darauf auch sozusagen euer Sensorium drauf einzustellen für die Aufführung, die dann ein oder zwei oder drei Tage später sein wird. Ne? Genau, wir sind jetzt ja seit heute in den Hallen und haben heute angefangen, Stücke zu proben und das geht jetzt für uns erstmal intern das ganze Wochenende. Halt diesmal sind es besonders wir, weil wir die Eröffnung spielen und das Porträt am zweiten Tag von Frau Firk ist auch eher mit lokalen Leuten besetzt, die fangen dann auch Montag an, aber wie soll ich sagen, es ist selbst für uns, die wir ja nicht zum ersten Mal dort sind, wir sind ja auch nur einmal im Jahr wirklich so lange dort, auch wir entdecken immer wieder was Neues und wir müssen uns auch wieder erinnern. Es hängt ja auch davon ab, zum Beispiel, ich habe in der Eröffnung auch ein Stück für 4 E-Gitarren und auch konzeptuell und für das Publikum habe ich mir einfach überlegt, klar, die sitzen in den 4 Ecken, aber wir werden morgen trotzdem 2,5 Stunden gucken, wie klingt's denn erstmal ohne Publikum und wie laut und so, dass das... Und wer sitzt wo? Ja, ne? Also genau, das ist halt auch die Sache. Und dann kommt das Publikum und dann klingt es wieder anders. Ja, das ist dann... Das ist dann genau, Teil des Ganzen. Vielleicht hören wir gleich nochmal was. Gerne. Was hattest du im Angebot? Ich hätte hier den ersten Teil von der Wohlfahrt-CD von Christian Wohlfahrt, dem Schweizer Perkussionisten aus Zürich. Und wir hören mal den Anfang der CD. Die CD heißt Share und das ist der erste. Thank you. Ja, auch wenn es nicht deutlich zum Schluss zumindest zu erkennen war, dass ein Stück von Christian Wolfart von seinem Soloprogramm Shea gespielt auf drei Becken der gleichen Konstruktion oder Art. Am besten live zu sehen am Donnerstag, den 22. Januar, beim zweiten Tag des diesjährigen Club Katarakt Festivals. Und wir waren gerade am Ende, den zweiten Tag so kurz zu skizzieren mit dem Porträt der Komponistin Louise Wirk und dem Porträtkonzert und dazwischen eben dem Solokonzert von und mit Christian Wolfart aus der Schweiz, von dem wir gerade ein Musikbeispiel gehört haben. Und kommen jetzt zu dem dritten Tag. Dritte Tag ist der Freitag, der 23. Januar, also heute in einer Woche, auf Kampnagel zu hören und zu sehen, dass Club Katarakt Festival und der Tag beginnt mit einer Präsentation in Zusammenarbeit mit dem Verband für aktuelle Musik von Marco Cicilliani. Marco Cicilliani war eine Zeit lang in Hamburg, hat einige Zeit hier gelebt und soweit ich weiß, ist er dann nach Amsterdam, hat da auch ein kleines Festival, glaube ich, organisiert. Elektronische Musik. Mir ist er hauptsächlich bekannt als No-Input-Spieler auf einem Mischpult und er ist gleichzeitig auch Komponist. Wir hatten vorher ein Stück von ihm gehört, das mich ganz überrascht hat, weil ich diesen Aspekt seines kompositorischen Schaffens noch gar nicht gehört habe oder wahrgenommen habe. Und er ist dieses Jahr am dritten Tag des Club Katarakt Festivals sozusagen die musikalische Hauptperson. Vielleicht könnt ihr kurz skizzieren, was Marco Cicilliani mitbringen wird und sowieso schon gemacht hat. Ja, also ich glaube, erstmal interessant ist jetzt im Festival-Kontext, dass Marco von 1990 bis 96 in Hamburg gelebt hat und studiert hat. Daher kenne ich ihn. Wir haben zusammen studiert, zusammen angefangen und sehr viel auf die Beine gestellt in der Zeit. Halt unter anderem Katarakt gegründet und sehr viele Konzerte gemacht. Ich denke, dass, ja, du hast gesagt, war in Amsterdam. Ich glaube, das weiß ich gar nicht genau, ich glaube 8 bis 10 Jahre, also ganz schön lang und lebt jetzt aber in Wien. Hat jetzt eine Professur in Graz für Elektronik und ich denke, das hat man, wie du hast es eben eigentlich selber ganz gut beschrieben, also du kennst ihn vom No-Input-Mixer und jetzt hörst du sonst und denkst, was ist das denn? Also ich glaube, der ist ein sehr vielseitig interessierter und vielschichtiger Komponist, ne? Und ich glaube, es ist gar nicht so leicht, jetzt da zu sagen, das ist seine Richtung. Also auf jeden Fall gibt es immer eine Art eine Kombination von Instrumenten und Elektronik sehr gerne in seinen Stücken. Und er bezieht aber auch gerne Pop-Elemente mit ein oder vielleicht nicht musiktheatralische Sachen, aber halt eine installative Performance, also denn er ist, glaube ich, auch Spezialist für Licht- und Laserdesign oder bezieht Video mit in seine Stücke ein als integrative Elemente und er wird hier auf dem Festival eine Auswahl seiner audiovisuellen Werke vorstellen. 5 Werke, er wird selber performen und die Geigerin Barbara Lüneburg, die jetzt ebenfalls aus Wien kommt, wird auch dabei sein. Mhm. Barbara Lüneburg ist vielleicht noch einigen bekannt. Sie war ja früher auch in Hamburg häufiger zu hören und zu sehen als Musikerin im Ensemble Integral, glaube ich. Oder? Genau, daher kenne ich sie auch. Und audiovisuell, das heißt, das sind alle Stücke sind in dieser Kombination, also visueller Aspekt, visueller Anteil, visuelle Arbeit ist praktisch gleichzeitig. Genau, ich denke, es wird die Einbeziehung von Video geben und es gibt vor allen Dingen auch Lichtinstallationen und es gibt auch ein Stück mit Laserdesign. Mhm. Das sind dann eher Duo-Stücke, Elektron oder was heißt Duo, also live gespielte Violine und Elektronik oder? Genau, also es gibt es ist, glaube ich, unterschiedlich gemacht. Die spielen auch ein Stück für 2 Tablets und Videoprojektionen. Dann gibt es natürlich viel entweder E-Violine oder Violine mit Live-Elektronik. Es gibt aber auch Stücke mit Live-Video und Licht, also als speziellen Punkt, oder mit Licht und Laser und Live-Elektronik und elektrischer Violine. Ich bin selber sehr gespannt. Ich kenne eigentlich nur ein Stück aus dem Programm, also jetzt vom Hören. Und wir wollten eigentlich ein anderes Stück von ihm machen, was abendfüllend ist, was vor 1,5 Jahren am ZKM aufgeführt wurde. aber das war jetzt aus finanziellen Gründen leider nicht möglich. Und wir haben uns dann aber sehr schnell auf dieses Programm geeinigt, weil das unserer Meinung nach auch sehr gut zum Festival passt. Denn neben der Musik hat sich Katarakt in den letzten Jahren jetzt nicht sehr schnell, aber es hat sich entwickelt auch zu einer Präsentationsform für audiovisuelle Kunst. Ist es dieses Jahr auch, gut, da kommen wir wahrscheinlich am letzten Tag noch dazu, wo, also letztes Jahr wurden ja auch Videos praktisch pur präsentiert. Videos jetzt, werden immer präsentiert am letzten Abend in ne, Experimentalfilme. Aber es gibt in letzter Zeit am letzten Abend auch immer eine audiovisuelle Performance. Letztes Jahr war das Makino Takashi aus Japan. Und dieses Mal ist es ein niederländisches Trio, Telco Systems, von denen wir am Anfang des Abends, das haben wir letztes Jahr bei Makino auch gemacht, einen Film präsentieren werden, der so 25 Minuten dauert. Und dann beschließen sie aber vor den DJs den Abend mit einer Live-Performance. Okay, da sind wir schon am letzten Tag. Ja gut, nee, ich wollte nur sagen, also das, es gibt halt zum Beispiel auch am ersten Abend bei der Eröffnung gibt es eine Live-Video-Installation, wo das, was wir auf der Leinwand sehen, wird ist eine Flüssigkeit, die live angeregt wird durch die Klänge. Ne? So. Also so solche Sachen gibt es da auch. Okay, das ist praktisch wie so eine Installation, die mehr oder weniger ständig das Festival begleitet. Okay. Ja. Und das. Das gibt es nur am Eröffnungsabend. Ach, das gibt es nur am Eröffnungsabend. Nee, okay. Das ist nicht, das sind unterschiedliche Sachen. Mhm. Das Porträtkonzert beginnt um 19.30 Uhr, also nach der Präsentation. Genau, das wollte ich aber auch noch sagen. Mhm. Es hat freut uns natürlich, dass wir. Ich muss jetzt mal überlegen. Also ich glaube, seit 5 Jahren. Können wir auf dem Festival eine Präsentation machen in Zusammenarbeit mit euch, mit dem Verband für aktuelle Musik. Und wir hatten uns jetzt halt auch für dieses Mal, weil wir gesagt haben, es gibt 3 Porträts und dann gibt es die lange Nacht am 4. Tag, dass wir an den beiden mittleren Tagen haben wir immer um 18 Uhr quasi so eine, entweder ein Gespräch wie bei Louis Firk oder im Falle von Marco dann halt eine Lecture, eine Präsentation seiner Werke, sodass dass wir auch zweimal ja, so eine Art Infoveranstaltung haben, ne? Also ein Workshop oder wie auch immer man das bezeichnet. Ja, klar. Möchte. Ich meine, das ist ja auch ganz interessant, den Background von den Komponisten so mitzukriegen. Ja. Und man hört ja immer praktisch, also im bei Marco Siciliani, denke ich, werden es wahrscheinlich relativ aktuelle Stücke sein. Mhm. Er ist ja nun, hat ja auch nicht gerade erst angefangen zu komponieren. Also insofern ist es auch ganz interessant zu hören, was er früher gemacht hat, wie auch der Weg da oder der Prozess entstanden ist oder sich abgespielt hat, zu dem, was dann danach zu hören und zu sehen sein wird. Es wird jetzt halt im Festival-Kontext auch immer sehr gut angenommen. Ne? Also es hat sich jetzt, das vielleicht auch noch interessant, also da nebenbei bemerkt sei, dass wir bieten ja mit Kampnagel zusammen auch an, dass man sich für 30 Euro einen Festivalpass kaufen kann. Also man bezahlt pro Tag für 2 Konzerte und halt so eine Veranstaltung oder für ein langes Konzert und Party. Man bezahlt 15 Euro pro Tag, ermäßigt 8. Und man kann aber für den Preis von 2 Tagen sich quasi alle Tage angucken. Mhm. Und worauf ich hinaus will, es geht gar nicht ums Geld, sondern das nehmen doch immer mehr Leute auch wahr. Und das sieht man als Veranstalter dann auch, dass zum Beispiel, ich kenne den Herrn da nicht, aber der war vorgestern und auch gestern war er auch da. Und so solche Leute kommen dann halt auch zu so einer Veranstaltung. Also sie wird dann auch gerne mitgenommen oder also sogar als Teil des Abends verstanden. Ne? Und es ist natürlich in dem Sinne auch schön, so eine Lecture zu haben und dann hast du im Anschluss gleich ein Live-Konzert. Ja, also, genau. So, das funktioniert eigentlich sehr gut. Der Abend geht dann aber relativ stringent weiter, wenn ich das so sagen kann, mit einem Solo-Piano-Auftritt von Yu Ping Song, genau. Und die spielt Werke von Komponisten, die ich, muss ich gestehen, noch nie gehört habe. Dennehy, Donacha Dennehy aus Irland. Donacha Dennehy, ja. Donacha. Irischer Komponist. Okay. Pierre Jodlowski aus Frankreich und Rolf Hint aus Great Britain. Rolf Hint kommt, glaube ich, auch eher so aus der, der Improvisation, aber hat halt auch Stücke geschrieben und das ist das präparierte Stück in dem Programm. Aha. Deswegen steht es zum Beispiel, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, am Anfang des zweiten Teils. Das ist auch ein relativ langes Nachtkonzert mit 7 Stücken. Da wird es eine kleine Pause geben. Es gibt 3 Stücke mit Soundtrack und ein Stück für Prepared Piano und halt 3 Klavierstücke. Klavierstücke dann von ihr. Genau. Ja, Suping ist eine Pianistin aus New York, die auch eine Bekannte von mir ist. Wir haben uns 1997, 98 kennengelernt. Damals habe ich an der Manhattan School in New York studiert und sie war auch Studentin dort und sie hat, ich glaube, 4 Stücke von mir gespielt und ich habe ihr dann ein paar Jahre später auch 2 weitere gewidmet und die hat sie auch uraufgeführt. Ja, es war ein bisschen, also sie ist eine wirklich tolle Pianistin und es war ein bisschen auch ein Wunsch von mir zum Jubiläum auch nicht nur, aber auch Freunde einzuladen oder Freundinnen auf jeden Fall. So, ich bin sehr gespannt. Also ich kenne jetzt auch nicht alle Stücke, die sie spielt. Sie spielt auch ein sehr frühes Stück von Morton Feldman. Ich glaube, das war so ein Geschenk für mich, weil ich gerne so Feldman mochte früher. Nature Pieces von 1951. Und mehr verrate ich jetzt dazu nicht. Also ich glaube, das wird, ich denke, sie ist eine Frau, der sehr bewusst ist, dass das Klavier natürlich ein schwieriges Instrument ist, also und dass es auch beladen ist und das Programm dreht sich auch darum. Natürlich dreht sich sowieso um das Instrument, weil es ja ein Solo-Klavierprogramm ist, aber es dreht sich auch um diese Position des Klaviers. So. Gut, du hattest es vorher angesprochen, dass der Mangel an Finanzen auch Eingriff genommen hat in die Programmgestaltung. Vielleicht können wir kleine Zwischenausflug, bevor wir auf den letzten Tag, die lange Nacht, kommen, jetzt über die sozusagen pekuniäre Situation des Club Cataract Festivals sprechen. Es ist ja kein Geheimnis, es gibt sozusagen 3 Festivals für neue oder aktuelle Musik, sagen wir eher aktuelle Musik in Hamburg. Das ist vom Jahresablauf gesehen zuerst das Club Cataract Festival, dann Blurred Edges, das dieses Jahr im Juni stattfinden wird und dann im Herbst die, wie heißen die nochmal, All Stars? Oder? Greatest Hits. Greatest Hits, okay, sorry. Greatest Hits und 2 dieser Festivals werden praktisch von Musikerinnen und Musikern organisiert, kuratiert und auch sozusagen geleitet. Und wie sah für euch so die finanzielle Situation? Es ist ja kein Geheimnis, dass Hamburg sozusagen so ein bisschen eine trockene Landschaft ist, was das anbelangt. Also es gibt keine gesicherte, ausreichende Finanzierung für zumindest 2 Festivals. Das dritte Festival hat einen anderen Hintergrund durch die Arbeit mit der Elbphilharmonie. Da sind ganz andere finanzielle Möglichkeiten da. Aber die 2 Festivals haben ja immer das Problem, dass sie bis kurz vor Festlegung des Programms noch nicht so genau wissen, wie viel Geld eigentlich dieses Jahr zusammenkommen kann. Wie hat sich das bei euch dargestellt, oder? Naja, also ich denke, das Schwierige ist, dass wir zum Beispiel versuchen oder müssen 60-70% unseres Budgets von privaten Stiftern oder Stiftungen akquirieren. Und das birgt Probleme in sich, denn diese Stiftungen legen sich nicht auf Jahre fest. Und also ganz ehrlich, das kann ich auch verstehen. Also, und es gibt natürlich auch Stiftungen, die das gar nicht könnten oder die können einem jedenfalls keine Zusage vorher machen. Und das meine ich überhaupt nicht als Kritik, das ist so. Und das bedeutet dann aber für uns, dass wir meinetwegen im September, Oktober immer noch nicht genau wissen, was wir nun machen können von dem, was wir eigentlich machen wollen. Und jetzt mal abgesehen davon, dass unser Honorar eigentlich auch relativ niedrig ist für die Arbeit, die wir also fast ein Dreivierteljahr kontinuierlich machen, ist es so, dass viel zu viel Zeit und Energie eigentlich darauf geht, sich zu überlegen, wie kann man das jetzt gut gestalten und über die Bühne bringen. Deswegen, es gab eine Veranstaltung auf Kampnagel, ich glaube, es war der Kulturclub, und da war die Senatorin im Gespräch mit Till Briegleb und da bin ich hingegangen und habe einmal gar nicht nur in Bezug auf Katarakt, sondern halt eher so auch allgemein versucht, am Beispiel Katarakt darzustellen, dass es eigentlich doch ein bisschen ungerecht ist, dass es jetzt den Elbkulturfonds gibt, also 500.000 Euro pro Jahr, und das dürfen aber nur ganz neue Projekte sein. Ich zum Beispiel würde jetzt, was auch Blurred Edges und Katarakt beide eigentlich angeht, würde ich sagen, das ist doch kein Problem. Wir machen ja jedes Jahr eine wirklich neue Veranstaltung. Mhm. Aber nein, das ist nicht so. Und es ist aber auch nicht möglich, sagen wir mal, eine angemessenere Förderung von der Kulturbehörde zu bekommen. Und das finde ich ist eigentlich wirklich ein unhaltbarer Zustand, weil man, also ich kann das für Katarakt auf jeden Fall sagen, wo man sieht, das ist jetzt ein Festival, das ist auch da und das wird angenommen. Also wir hatten letztes Jahr 200 Leute in der Eröffnung. Bei La Monte Young am zweiten Abend waren 120 Leute. Das ist super für so ein Stück. Und die nächsten zwei Tage waren komplett ausverkauft. Ja, also worum geht's hier eigentlich? Also warum ist es nicht möglich? Wir verlangen ja nicht 500.000 oder sowas Unmögliches, sondern für uns wäre toll zu sagen, also wir kriegen 50.000 oder so, ja. Und das ist, dann könnte man sagen, dann kann man noch Geld dazu akquirieren, aber man kann schon einmal damit arbeiten. Ne? Und das ist aber so anscheinend nicht gewollt oder es ist nicht möglich oder das ist natürlich schade. Ne? Also. Ja, ich meine, das ist glaube ich, auch ein bisschen kurz gedacht. Also kurz gedacht, gut, wenn man da 10, 12, 15, 20 Jahre drüber redet, wundert man sich, wie oft man das schon gesagt hat, dass es kurz gedacht ist, aber es ist trotzdem wahr. Und die Signale, gibt es Signale, dass sich da was ändern kann, wird, oder sind die eher so in der sehr vagen Unverbindlichkeit, wie man das so aus den früheren Jahren kennt? Naja, ich muss gestehen, den letzten Monat war ich jetzt echt absorbiert mit Komponieren und Festivalplanung. Aber ich habe schon mitbekommen, dass für den übernächsten Doppelhaushalt die Kürzungen, glaube ich, immens sein werden. Jetzt nicht nur im Falle Musik, sondern auch was die Filmförderung und so weiter angeht. Und ich glaube, ich finde, es sieht nicht so aus, als würde sich das verändern. Nur ich finde eigentlich, also wie gesagt, wenn es um höhere Summen gehen würde, dann fände ich, da hätte ich da zum Beispiel mehr Verständnis. Aber wenn es um in dem Sinne für ein Festival, was auch internationale Leute einladen will und auch größere Projekte machen würde, finde ich das eigentlich, ich kann es so nicht ganz nachvollziehen, muss ich sagen. Verstehe ich nicht. Ja. Okay, ein Appell und eine Aufforderung, den Parteien vielleicht auch ein bisschen auf die Finger zu klopfen. Es sind ja bald Wahlen in Hamburg. Wer der Ansprechpartner ist, ist nicht so ganz einfach. Es soll, glaube ich, demnächst eine Veranstaltung stattfinden, wo es um Kultur geht. Ich frage mich jetzt, ich habe heute so eine Ankündigung gesehen. Ich weiß jetzt, habe leider nicht mehr im Kopf, wo die sein wird. Aber ja, gut, es ist bei den Parteien, glaube ich, immer schwer, das irgendwie zu hinterlegen in deren Bewusstsein, dass es da ein Versäumnis gibt und dass sich da was ändern soll und muss. Aber wir bleiben dran, das kann man auf jeden Fall sagen. Ich meine, du kannst ja... Es sind ja auch viele geflohen aus Hamburg. Aus ja, dem klar. Norden, also. Ich meine, du kannst das ja auch nochmal für Blurred Edges sagen. Also wie seht ihr das denn? Also, das Blurred Edges, ja gut, das ist, war ein ziemliches, Gewackel und hin und her. Und gut, die eine Summe ist dann klar und dann kommt noch vielleicht ein bisschen da was dazu und dann kommt noch da was dazu. Und dann ungefähr ein halbes Jahr vor dem Festivalbeginn ist dann einigermaßen klar, wie viel Geld es dieses Jahr geben wird. Und ja, das ist eben ein schwieriger Zustand. Und ich finde auch das, was wir vorher gesprochen haben drüber, auch wenn du sagst, du hast jetzt gerade erst Zeit oder Zeit gehabt zu komponieren, das ist ja auch ein praktisch ein Handicap. Es könnte ja, wäre ja auch nichts dagegen zu sagen, dass praktisch so ein Festival mit eurer Unterstützung, mit eurer Expertise oder Kenntnis organisiert wird und ihr in einiger Hinsicht entlastet werden werdet und dass praktisch da mehr Raum ist für das, was ihr musikalisch direkt macht. Also ihr seid beide Musiker und habt eben aufgrund der Tatsache, dass ja, dass ihr nicht woanders hin wollt, auch mit dieses Festival in, hier in Hamburg organisiert. Ne? Genau. Ja. Dass eben hier praktisch auch was stattfindet, was in der in dieser musikalischen Welt irgendwie eine Relevanz hat. So. Okay, gut. Wir haben trotzdem noch freuen wir uns natürlich jetzt aufs Jubiläum. Ich finde, wir haben auch ein super Programm. Also genau, ja. Das sollte dann auch gefeiert werden. Sei nochmal betont. Ja. Sonst klingt es so irgendwie falsch. Nee, klar, klar. Und wir haben noch eine Viertelstunde und die sollten wir nutzen, um den letzten Tag, die lange Nacht anzukündigen, den vierten Tag am Samstag, den 24. Januar. Es fängt ein bisschen später an, um 20 Uhr mit Netzwerk Katarakt, neue Komposition und Experimentalfilme. Das ist aber ein großer Punkt, der bis 0 Uhr, also 4 Stunden lang, umfasst. Und ja, ich überlasse euch jetzt die einzelnen Punkte da ein bisschen darzustellen. Ja, also wie Jan ja vorhin schon gesagt hat, im Prinzip ist die lange Nacht eben auch so der Ursprung vom Festival. So, ne, da damals diese Veranstaltung da in der Markthalle zum Beispiel, das ist ja, setzt sich ja fort jetzt in der langen Nacht, wie sie heute ja, existiert. Genau. Also viele verschiedene kürzere Stücke im schnellen Wechsel mit eben mit Kurzfilmen, experimentellen Kurzfilmen, die wir von der Kurzfilmagentur Hamburg bekommen. Wir haben diesmal, also auch schon, eigentlich letztes Jahr auch schon irgendwie versucht, das Programm ein bisschen, also nicht kürzer zu machen, das ist immer noch eine lange Nacht, aber ein bisschen zu straffen, sagen wir mal so, weil wie früher waren es doch sehr viele, sehr kurz, teilweise sehr kurze Einzelprogramme und das hatte dann unweigerlich zur Folge, dass sich alles die lange Nacht noch länger wurde und also nie was pünktlich Ich glaube, ich meine jetzt, nur um das mal klarzustellen, uns geht es ja nicht um Pünktlichkeit, aber ich glaube, statt um 12 waren wir auch mal um 2 fertig und dann kam die Party, aber dann es waren noch, nur noch 50 statt 100 Leute da. Oder. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Also wir haben weniger Sets, dafür aber doch ein bisschen länger und also so dann auch ein bisschen weniger Künstler insgesamt gesehen. So. Aber es ist nur noch ganz schön. Es sind immer noch, ich glaube, an die 30 Beteiligte. Das ist schon viel. Ja, ja. Gut, also wir haben zum Beispiel, es geht los, also wie vorhin schon gesagt, mit einem Film von den Telco Systems, diesem Trio aus Rotterdam. Dann als Einstimmung und dann kommt das Frantic Percussion Ensemble aus Lübeck und die werden ein Stück von Matthias Kaul spielen für 5 Fahrräder. Wheeled heißt das. Dann haben wir eine Uraufführung von einer Gemeinschaftskomposition von Birgit Uhlherr und Michael Meyerhoff. Für Trompete und Splitter und Zuspielungen. Wir haben ein Stück von Ernst Bechert für 2 Toy-Pianos und Sprecher. Moxi Beidenägel, die auch doch immer ziemlich regelmäßig dabei war, präsentiert eine neue Performance für Stimme, Elektronik und Video. Dann als Gäste aus Berlin haben wir einmal Erik Drescher, ein Flötist, der auch schon öfters bei uns zu Gast war und der spielt Kompositionen für Glissando-Flöte, darunter auch irgendwie das von dem ältesten Komponisten des Festivals, von Edgard Varèse, ein Stück für Soloflöte, aber auch ein Stück von Dror Feiler und ein Stück von Xenakis, was lustigerweise eigentlich im Original ein Stück für Violine ist und Erik Drescher hat es umarrangiert für seine Glissando-Flöte. Wir sind sehr gespannt. Dann braucht ein Stück von Martin von Franzius. Aus Hamburg auch, ein Hamburger Komponist und Musiker, Violinist. Für LED, Floodlights, Kinect-Kamera, Laptop und Violine. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Und dann, wo ich noch besonders auch auf hinweisen möchte, was mich also auch als Gitarrist auch sehr interessiert, also auch aus Berlin, Seth Josel ist auch ein bekannter Gitarrist und vor allem auch E-Gitarrist für neue Musik, also durchaus auch komponierte neue Musik. Und da wird einmal zusammen mit Michel Lou ein neues Duo für E-Gitarren von Alvin Lussier aufführen. Das passt ja auch wieder sehr schön zum Festival. Aber eben auch eine Erstaufführung eines Stücks von Morton Feldman. Und das ist eine schöne Geschichte. Also, bin ich auch sehr gespannt. Morton Feldman hat in 1966, glaube ich, hat für Christian Wolff ein Stück für E-Gitarre geschrieben. Und es gab nur das Manuskript von dem Stück und das hatte Christian Wolff in seinem Gitarrenkoffer. Und ja, und wie es dann so ist, er hat es ein paar Mal gespielt und ist ihm die Gitarre geklaut worden mit dem Stück drin. Es war dann also einige Jahrzehnte lang verschollen. Und dann tauchte im Archiv eines Radiosenders irgendwo, ich glaube an der Westküste in San Francisco oder so, eine Konzertaufnahme auf, wo Christian Wolff dieses Stück gespielt hatte. Und aufgrund dieser Aufnahme und dann noch von Skizzen von Feldman, die also Seth Josel auch entdeckt hat, hat er dieses Stück rekonstruiert und spielt das Stück in zwei Fassungen. Also einmal, er spielt sozusagen diese Live-Aufnahme von Christian Wolff nach und dann nochmal seine Rekonstruktion aus den Skizzen. Und ja, dieses Stück ist also, es war lange irgendwie eben Legenden umwoben. Man wusste, Morton Feldman hat ein Stück für E-Gitarre geschrieben und keiner kannte es. Und jetzt seit 2-3 Jahren hat also Seth Josel das wieder sozusagen ausgegraben und er wird es jetzt zum ersten Mal in Hamburg spielen. Dann haben wir noch einen Auftritt von Beutz Elektro-Gitarrenorchester und da gibt dann auch eine Uraufführung, ein Stück von mir für 4 E-Gitarren, 4 Bariton-Gitarren, Bass und Schlagzeug. Was sind Bariton-Gitarren? Eine Bariton-Gitarre hat einen längeren Hals und ist also normalerweise eine Quart tiefer gestimmt, aber in sich wie eine Gitarre. Auch man kann also dieselben Griffe verwenden, aber es ist halt tiefer. So und aber eben und damit die, wenn du eine normale Gitarre runterstimmst, dann sind natürlich die Saiten zu labbrig und okay. So. Aber es ist auch eine E-Gitarre. Ist auch eine E-Gitarre, okay. Ja. Und ich glaube, dann haben wir das Programm auch schon durch und dann gibt es eben die Performance, die Live-Performance von Telco Systems und da sind wir dann auch sehr gespannt. Das wird, ja. Testfilm Number 2. Es ist, wie ich jetzt erfahren habe, doch keine Welturaufführung, sondern es wird am Tag zuvor in Rotterdam auf dem Internationalen Filmfestival uraufgeführt und dann, einen Tag später. Dann schwingen sie sich ins Auto und kommen nach Hamburg, ja. Und auch sehr interessant, die Telco Systems arbeiten in diesem in dieser Performance mit dem Shutter, also mit sie reden darüber, dass solange wir mit Celluloid Filme gesehen haben und gemacht haben auch, aber wir haben es ja also gesehen, war es ja immer so, dass Licht durch dieses Celluloid drang und quasi von Bild zu Bild hatten wir auch so einen kleinen Schnitt, also einen kleinen Mini Schwarz. Das haben wir natürlich nie bemerkt, aber jetzt, wo das nicht mehr so ist, durch die digitalen Filme, versuchen sie dieses Shutter wieder reinzubringen und haben Shutter gebaut, die auf die beiden Beamer, die wir haben, passen und werden damit eine Performance machen. Also okay. Das wird interessant. Und die dazu machen noch Sound, dann machen sie dann auch noch Sound. Ja, ist ja. Das ist jetzt noch Teil der Langen Nacht. Das ist der Abschluss der Langen Nacht Telco Systems. Und danach gibt es dann die eigentliche Party mit DJs. Das sind dann dieses Mal Viktor Marek und Buti Carell, auch bekannt als Sebastian Reier, beide aus dem Golden Pudel Club. Freue ich mich auch schon. Ja. Das kann auch durchaus tanzbar sein, oder? Das wird dann kann auch tanzbar das sein. Das wird hoffentlich tanzbar sein, ja, klar. Okay. So haben wir jetzt eigentlich doch den Programmablauf, hoffe ich, doch relativ plastisch darstellen können. Und ganz einfache Frage. Wer sich jetzt noch informieren will, es gibt die Webseite des Club Katarakt Festivals. www.clubkatarakt.net. Okay. Und die Karten gibt es dann im Vorverkauf oder direkt bei der Kasse von Kartnagel? Ja. Genau. Und normalerweise, du hattest es vorher schon gesagt, ich wiederhole es trotzdem nochmal, der Preis ist 15 Euro Tagesticket, ermäßigt 8 Euro. Und dann gibt es einen Festivalpass für 30 Euro, ermäßigt auch für 15 Euro. Also ein einmaliges Angebot. Ausverkauf. Ausverkauf, genau. Letztes Jahr war es ausverkauft. Ne? Soweit ich weiß. Also beim zweiten, dritten Abend kam niemand mehr rein. Dritter und vierter Abend war so ausverkauft. Ja. Also, genau. Also Mark Habesen, der Bühnenleiter, meinte zu mir am Samstag so, jetzt stehen alle beweglichen Stühle von Kampnagel in diesen drei Hallen. Okay. Trotzdem nicht. Wobei ich hatte mir gedacht, ein bisschen mehr Leute würden da noch reingehen, aber die haben natürlich ihre Vorschriften, Da. Besonders für die eine Halle, ja. Okay, was steht euch bevor? Euch steht ein langes Wochenende bevor mit Proben. Und, genau. Also, Stücke, das macht ja auch Spaß. Und, ja, die wir selber spielen in verschiedenen Besetzungen. Also zum Beispiel das Gitarrenorchester, aber genau. Am Montag werden wir dann nochmal dieses Stück von Fierk mit den E-Gitarren proben, was ja knifflig war. Also wir mussten doch lange üben dafür und jetzt dann mit Soundcheck und so weiter. Und ja, es kommt noch einiges, ist noch einiges zu tun. Steve Reich kommt am Sonntag. Steve Reich müsst ihr üben, genau. Und dann ist das Festival zu Ende und ihr habt vielleicht ein, zwei Monate, um euch zu holen und dann geht es praktisch schon in die neue Vorbereitung von dem nächsten Festival. Wir sind schon dabei. Also jetzt im Moment nicht, aber okay. Das ist ja zum Beispiel auch so eine Sache, dass wir eben, so wieder um auf Finanzierung zu kommen, dass wir, weil die Fristen so komisch liegen bei der Kulturbehörde, müssen wir also im Prinzip 14 Monate vor einem Festival einen Anträge schreiben. Das heißt, wir sind mittendrin in der Organisation von einem, vom nächsten Festival, müssen uns aber schon gleichzeitig Gedanken machen, was wir beim übernächsten Festival machen wollen, weil dann die Fristen ablaufen für die Anträge bei der Kulturbehörde. Da hat's Blurred Edges besser getroffen. Ja, ja. Gut. Ihr seid ja nicht festgelegt auf den Januar. Ihr könnt ja auch sagen, wir machen es. Inzwischen ist der Januar aber gut. Ist gut, ja. Ich finde, passt ja auch gut mit den anderen Festivals. Ja, das ist ein schöner Jahresbeginn auch, finde ich. Also, okay, wollen wir noch was hören? Ja, genau. Wenn du willst. Ja, auf jeden Fall. Auch verabschieden und es ausgehen lassen. Wir haben hier noch einen Mix von der Uraufführung von Phil Niblocks neuem Stück vom letzten Jahr. Das war ja eine Auftragskomposition des Festivals. Three Petals. Und wir könnten davon den Anfang hören. Ja, das ist ein Stück für drei Orchester, nennt das Phil. Also in diesem Fall waren es drei Ensembles, die aber mit Zuspielung sozusagen insgesamt 20 Stimmen jeweils aufgenommen haben. Also sagen wir mal ein 60-Stimmen-Orchester. Und wir haben hier eine etwas gepennte Version. Jedenfalls kann man es jetzt so hören, wie es live eben nicht zu hören war, weil es eben jedes Ensemble war in einer anderen Halle und man musste halt da durchgehen, um das, und so hat man jetzt auf einmal einen ganz anderen Eindruck. Ist also sozusagen die Studio-Version dieses Stücks. Okay, hören wir rein.